keine Ahnung, wo sich seine Winterresidenz befand, vielleicht in Boston oder in einer Vorstadt, wo die einzigen Schwarzen oder Asiaten, die man zu Gesicht bekam, den Rasen mähten oder das Essen servierten. Ich habe nie genauere Erkundigungen über ihn eingeholt, dabei wäre es kein Problem gewesen, in Castle Rock ein bisschen herumzufragen. Kleinstadtleute wissen normalerweise so einiges, und wenn man es geschickt anstellt, erzählen sie es auch gern weiter. Sie brennen förmlich darauf, denn was gibt es Schöneres als ein wenig Klatsch? Ich hätte schon gewusst, wie man es anstellen muss, weil ich selbst aus einer Kleinstadt komme und wie jeder echte Yankee das R am Wortende verschlucke. Aber so war ich nicht drauf, wie wir früher sagten. Mir war egal, ob er im Winter in Weston oder Brookline oder Back Bay wohnte. Mir war es sogar egal, ob ich die Stelle bekam oder nicht. Ich war zwar nicht krank oder so, aber auch nicht richtig gesund, wenn das verständlich ist. Ich schlief schlecht und im Dunkeln gab es viele zähe Stunden. Meistens lag ich mit dem Krieg im Krieg und war der Verlierer. Abgeschmackte Geschichte, ich weiß. Solche werden im Fernsehen ständig wiederholt. Ich parkte neben dem Käfer. Eine junge Frau kam aus dem Haus. Sie trug ein Kostüm und hatte eine Aktentasche in der einen Hand und einen Stenoblock in der anderen. Es war Diane, die vor kurzem bei Tempo gekündigt hatte. »Hallo, lange nicht gesehen«, sagte ich. »Selber hallo, du bist wohl der nächste Bewerber, vielleicht hast du ja mehr Glück.« »Wollten sie dich nicht?« »Er meldet sich«, hat er gesagt, »aber ich weiß schon, was das heißt. Ist Pearson noch bei Tempo?« »Ja.« »Dieses Arschloch.« Sie stieg in den Käfer und tuckerte davon. Ich klingelte an der Tür. Elgin persönlich öffnete mir. Er war groß und dünn und hatte volles weißes Haar, nach hinten gekämmt wie ein Konzertpianist. Er trug ein weißes Hemd und eine beigefarbene Hose, die im Schritt etwas durchhing, als hätte er vor nicht allzu langer Zeit abgenommen. Ich schätzte ihn auf etwa 45. »Ob ich William Davis sei, wollte er wissen. Ja, sagte ich. Ob ich einen Stenoblock dabei hätte? Im Wagen hätte ich ein halbes Dutzend, sagte ich. Na, dann holen Sie mal einen her.« Ich tat wie geheißen und fühlte mich dabei an Mrs. Frobisher erinnert. Er führte mich in ein Wohnzimmer, wo der Winter, als der See zugefroren war und das Haus leer stand, noch nicht ganz ausgezogen war. Er bat mich um meinen Lebenslauf. Ich zückte das Portemonnaie, zeigte ihm die Bescheinigung, dass ich ehrenhaft aus der Armee entlassen worden sei und meinte, das sei mein Lebenslauf. Dass ich nach der Highschool als Tankwart und auch als Tellerwäscher im Headless Woman gearbeitet hatte, würde ihn wohl kaum interessieren. Seit meiner Entlassung bin ich in Portland für die Zeitarbeitsfirma Tempo tätig. Sie können gerne da anrufen und sich erkundigen. Verlangen Sie Mrs. Frobisher. Die darf ruhig erfahren, dass ich mich anderweitig umsehe. Ich bezweifle, dass sie mir deshalb kündigen würde. Warum nicht? Weil ich ihr bestes Pferd im Stall bin. Sind Sie denn wirklich auf der Suche nach einer neuen Stelle? Sie kommen mir, wie soll ich sagen, etwas desinteressiert vor. Och, ich hätte nichts gegen einen Tapetenwechsel. Das war die Wahrheit. Was ist mit dem Gehalt? Wollen Sie das nicht wissen? Oder wie lange ich Sie in meine Dienste zu nehmen beabsichtige? Ich zuckte mit den Schultern. Sie sind ein unsteter Geselle, scheint mir. Keine Ahnung. Auch das war die Wahrheit. Mr. Davis, können Sie mir phlegmatisch buchstabieren? Ich buchstabierte es ihm. Er nickte. Die Kandidatin vor Ihnen konnte das nicht, obwohl das Wort in meiner Anzeige stand, und ich bezweifle, dass sie überhaupt weiß, was es bedeutet. Sie erschien mir allgemein etwas flatterhaft. Können Sie den Eindruck bestätigen? Sie hat wohl auch für Ihre Firma gearbeitet? Dazu möchte ich mich nicht äußern. Er lächelte, dünne Lippen, Falten, die beidseits von den Mundwinkeln hinabführten, was ihm Ähnlichkeit mit einer Bauchrednerpuppe verlieh, Hornbrille. Er sah für mich nicht wie ein Wissenschaftler aus. Er sah aus wie jemand, der wie ein Wissenschaftler aussehen will. »Wo haben Sie gedient? Vietnam?« »Hauptsächlich, ja.« »Haben Sie jemanden erschossen?« »Darüber möchte ich nicht sprechen.« »Hat man Ihnen irgendwelche Medaillen verliehen?« »Auch darüber möchte ich nicht sprechen.«